Also ich interveniere mit einer Blattvergoldung. Das heißt, ich suche mir kleine Details im Stadtviertel, zum Beispiel verrostete Nägel oder irgendwas besonders Schönes, eine Form, die mir auffällt, und vergolde die. Und im Vorfeld erwandere ich das Gebiet mehrfach und ja, gehe auf die Suche nach schönen Orten. Was haben Sie hier am Rheineck denn für Orte gefunden oder hast du hier gefunden? Also ich habe Sachen gefunden, die kaputt sind, die verrostet sind. Ich mache in einem Fall auf einen sehr schönen, für mich sehr überraschenden Ort aufmerksam. Da habe ich ein Stück von einem abgeholzten Baum vergoldet. Das ist an der kleinen Gosenstraße, ganz lustig, da taucht plötzlich ein Hühnerstall auf. Das fand ich also sehr überraschend in einer Stadt, die ja nicht gerade klein ist wie Halle, ne? Dann habe ich in der Maxim-Gorki-Straße, da bricht gerade so ein bisschen Teer auf, da habe ich mich drauf bezogen, unten auf dem Boden. Tja, was habe ich noch? Es gibt Schrauben, die nur zur Hälfte da sind, also wo die Ummantelung fehlt, da habe ich den Rest quasi mit Gold hinzugefügt. Ja, sowas in der Art. So Details, Dinge, die man übersieht, die man ignoriert, an die man gewohnt ist oder die man noch nie wahrgenommen hat, ins Auge zu rücken. Das ist sozusagen das Blickfeld zu rücken. Das ist so das, was du möchtest. Ja, das ist das, was ich möchte. Ich möchte eigentlich die Wahrnehmung für das schärfen, was alltäglich ist. Also deswegen mache ich auch im Vorfeld wirklich sehr ausgedehnte Wanderungen. Also jetzt ums Rheileck rum. Ich habe mein Gebiet mit einem Zirkel definiert, also um das Rheileck rum quasi einen Kreis gezogen und das Gebiet erwandert, und zwar 8-mal. Ich habe die Wege in Pläne eingezeichnet, die dann als so eine lineare Zeichnung auf den Fenstern aufgezeichnet werden. Ich habe eine Karte erstellt zum Nachwandern der Orte. Und wie gesagt, mir geht es wirklich sehr stark um diese Wahrnehmung, dass man die auf das Alltägliche auch lenkt, weil ich finde, das Spannende ist letztendlich der Alltag. Das ist das, was wir alle täglich haben, ja. Und auch die Möglichkeit, auch mal den Blick zu ändern, den Aspekt, warum ich, wo ich hingehe, wie ich hingehe, wie ich eine Routine auch durchbreche, einfach auch mal den Blick von dem Gewohnten abzulenken. Was war denn dein erstes Projekt oder wann bist du darauf gekommen? Das ist dann. Also ich habe mein erstes Projekt 2011 im Frühjahr begonnen. Das war noch so ganz verspielt, weil ich war da relativ neu in Berlin und habe um meinen Wohnort in Moabit einfach einen Kreis gezogen und bin da wild drauf losgewandert. Also ich habe da auch nichts eingezeichnet oder so. Das war so das Urprojekt. Und habe entdeckt, also einfach, dass in Berlin sehr viel passiert. So in dem ersten Jahr habe ich das so gemerkt, dass die Stadt sich permanent verändert. Ich habe vorher sehr lange in München gelebt, was für mich sehr statisch war. Also eine Stadt, die jetzt nicht so im Fluss ist, oder ich habe es nicht gemerkt in über 20 Jahren. Und dann kam ich nach Berlin und plötzlich bewege ich mich und die Stadt bewegt sich und irgendwie ist alles sehr auch anstrengend. Und dann habe ich mir gedacht, okay, es gibt Orte, die werden verschwinden, die möchte ich nochmal würdigen. Und habe dann angefangen mit Blattgold, also eigentlich wie ein Sprayer, ne? Bloß, dass ich halt vergolde, ne? Dinge nochmal so hervorzuheben. Ist auch ein Stück weit ein bisschen Protest, dass halt vieles verschwindet, was sehr schön war. Also gerade Brachen, so Freiräume, die im Moment auch in Berlin stark gekappt werden. Und daraus ist es eigentlich entstanden. Und natürlich, um mein Umfeld kennenzulernen. Und dann hat sich das so weiterentwickelt über die Jahre mit verschiedenen Projekten. Ich war 2013 in Chemnitz bei den Begehungen dabei auf dem Sonnenberg. Und da ging es sehr um den Leerstand dort. Ich glaube, das waren damals über 80% Leerstand in diesem sehr, sehr schönen Stadtviertel. Und da habe ich 5 Wochen gewohnt, habe gearbeitet, habe viele Wanderungen dort gemacht und da auch Vergoldungen vorgenommen zum Beispiel, ja. Dokumentierst du diese Orte auch oder markierst du sie nur, also fotografisch und dergleichen? Also ich dokumentiere die Orte, weil es ist ja quasi der dritte Teil meiner Arbeit. Der erste ist die Wanderung, der zweite Teil ist die Vergoldung und der dritte Teil ist die Dokumentation. Und die verläuft immer unterschiedlich, ne? Also ich fotografiere natürlich. Ich habe die Wanderpläne und dann ist halt immer die Frage, wie bringe ich das unter die Menschen. Ne? Also aktuell habe ich in Marzahn bei den temporären Kunstprojekten eine Arbeit, wo ich so einen Zeitungsständer aus München habe kommen lassen. Also was man in München kennt von der Abendzeitung. konnte ich gebraucht kaufen. Der steht jetzt in Marzahn zurzeit. Darin ist ein Heftchen, was die Dokumentation meiner Wanderungen, die ich im Vorfeld dort gemacht habe. Und hier, wie gesagt, die Dokumentation läuft über Zeichnung an den Fenstern plus der erzählten Dokumentation am Mittwochabend und noch zur Finissage im Oktober. Ja, gleich, da hast du gleich die nächste Frage vorweggenommen. Was wird denn hier alles im Rahmen dieses Projekts passieren? Also am Mittwoch werde ich hier eine kleine Einführung geben, ein bisschen was zu den Fenstern sagen, also zu den Wanderungen. Und danach geht es hier los und man schaut sich halt die Orte an und marschiert hier rum. Ich werde ein bisschen was dazu erzählen, also was mir hier auffiel, warum gerade dieser Ort und kein anderer. Und Ähnliches wird dann im Oktober nochmal zur Finissage sein, ich glaube am 12. Oktober. Mir kam eben noch ein Gedanke, nur mal jetzt mal noch ein Einspiel. So Alltagsarchäologie, also man gräbt ja Städte aus, wenn sie verschwunden sind, wenn sie althistorisch sind und du scheinst eine Stadt so zu erforschen, wenn sie noch da ist, so fast schon archäologisch zu markieren. Könnte man das so einen Moment sozusagen untersuchen, wenn er da ist? Ja, es ist eigentlich sowas wie so ein kurzes Innehalten. Also nochmal irgendwie auch eine Wertschätzung für etwas, was sich verändert. Wobei ich jetzt nichts gegen Veränderung habe. Im Gegenteil, ich finde das oft ganz gut. Die Frage ist, wo die Veränderung hingeht. Und ja, so eine gewisse Archäologie ist schon. Ich sammle dann auch Dinge auf, also zum Teil für andere Projekte. Also ich habe schon kaputte Verbundglasscheiben von Bushaltestellen während den Wanderungen entdeckt und die aufgesammelt und dann späterhin Mosaik draus gemacht. Also es sind immer irgendwelche Relikte und ich arbeite auch sehr viel, wenn ich jetzt nicht gerade vergolde, mit Abfallmaterialien. Also ich stelle da Teppiche her aus Abfall.